kommunistische Organisation. Grundlagenschule. Sechstes Kapitel. Revolutionäre Strategie und sozialistische Revolution. Die Welt verändern kann man nur, wenn man sie versteht. Wer die Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen Gesellschaft nicht versteht, der weiß nicht, was überhaupt der Inhalt der gesellschaftlichen Veränderung sein muss. Der weiß auch nicht, welche Klasse überhaupt in der Lage ist, den Kapitalismus zu stürzen und wie die Kommunisten sich organisieren müssen, um auf die Revolution hinzuarbeiten. Die Notwendigkeit der sozialistischen Revolution und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit sie zur realen Möglichkeit wird, das ergibt sich erst aus der wissenschaftlichen Analyse. Nicht allein der Analyse am Schreibtisch, sondern auch der ständigen Verallgemeinerung der Erfahrungen der Arbeiterbewegung. Theorie und Praxis können deshalb auch keine getrennten Bereiche sein, sondern sie müssen in einem engen Zusammenhang stehen, sich gegenseitig das Material liefern, sich die Richtung weisen, sich befruchten. Die theoretischen Erkenntnisse ergeben sich erst aus den praktischen Verhältnissen des Menschen zur Welt. So wie es der Arbeitsprozess gewesen ist, der ein praktisches Interesse der Menschen an den Fragen der Naturwissenschaft angetrieben hat, so waren es die Erfahrungen des Klassenkampfes, die Marx, Engels und Lenin auf die grundlegende Widersprüchlichkeit der kapitalistischen Produktionsweise und die Notwendigkeit ihrer Überwindung gestoßen haben. Erst dadurch wurden die grundlegenden Bewegungsgesetze erkennbar. Den bürgerlichen Ökonomen Smith und Ricardo oder anderen Theoretikern, die den Kapitalismus analysiert haben, war dieser Weg gerade dadurch verbaut, dass sie von vornherein annahmen, dass der Kapitalismus eine natürlich ewig gültige Ordnung darstellt. Der Sozialismus und Kommunismus als Perspektive ergeben sich aus der Analyse nicht einfach nur als einzig sinnvolle Alternative zum Kapitalismus. Es ist vielmehr die Entwicklung des Kapitalismus selbst, die immer deutlicher auf den Sozialismus als nächsten historischen Schritt verweist. Das erreichte Maß an Vergesellschaftung der Produktion, die immer weitere Zentralisierung der Kontrolle über das Kapital, die Entwicklung von Produktivkräften, die unter Bedingung des Privateigentums an Produktionsmitteln gar nicht mehr rational anwendbar sind und deswegen des ständigen Staatseingriffs bedürfen, ebenso wie von Produktivkräften wie der heutigen Informations- und Kommunikationstechnologien, die eine zentrale Planung der gesamten Produktion immens erleichtern und nahelegen. All das stößt uns darauf, dass die heutigen Produktivkräfte schon längst nicht mehr zu den Produktionsverhältnissen passen, dass der Sozialismus eine reale Möglichkeit ist und die einzige Möglichkeit, die gesellschaftliche Entwicklung im Einklang mit den Bedürfnissen der Menschen zu organisieren. 6.1 Reform und Revolution. Seit den Anfängen der Arbeiterbewegung werden Auseinandersetzungen über ihre politische Perspektive geführt. Diese Auseinandersetzungen dauern bis heute an. Die zentrale Frage, um die es dabei immer ging, ist die Frage des Verhältnisses der Bewegung zur Staatsmacht. Ist es möglich, dass eine Regierung im Interesse der Arbeiterklasse den Kapitalismus durch Reformen so weit umformt, dass er seine hässlichen Seiten verliert? Kann der Kapitalismus durch Reformen sogar ganz überwunden werden? Oder sind die zahlreichen grauenerregenden Erscheinungen dieses Systems vielmehr Ausdruck grundlegender Widersprüche, die sich nur durch eine Revolution, eine Zerschlagung des bürgerlichen Staates und den Aufbau einer neuen Herrschaft der Arbeiterklasse lösen lassen? 6.1.1 Reformisten und Revolutionäre. Diejenigen, die eine solche Revolution nicht für notwendig halten, da sie entweder auch unter kapitalistischen Bedingungen eine humane Gesellschaft für möglich halten oder glauben, dass der Sozialismus auch auf dem Weg schrittweiser Reform erreicht werden kann, bezeichnet man als Reformisten. Auf der anderen Seite stehen die Revolutionäre, die den bürgerlichen Staat stürzen und durch einen proletarischen ersetzen wollen. Marxisten vertreten grundsätzlich eine revolutionäre Position und bekämpfen den Reformismus als schädliche Illusion. Das Wesen der kapitalistischen Gesellschaft besteht in der Aneignung des Mehrwerts und Akkumulation des Kapitals. Kapitalismus bedeutet also im Kern, dass Arbeiter ausgebeutet werden, sodass sich die kleine Minderheit der Kapitalisten bereichern kann. Die Produktion des gesellschaftlichen Reichtums folgt dem Ziel, investiertes Geld zu mehr Geld zu machen, damit dieses wieder investiert werden kann, um wiederum zu mehr Geld zu werden. Da die Bedürfnisse der Menschen dabei keine Rolle spielen, kann die kapitalistische Produktion sich nur entwickeln, Zitat, indem sie zugleich die Springquellen allen Reichtums untergräbt, die Erde und den Arbeiter, Zitat Ende. Marx, das Kapital. Also Mensch und Natur zerstört. Weil eben der Kapitalismus ganz grundsätzlich dem Ziel eines guten Lebens, in dem die Bedürfnisse Sinn und Zweck der Produktion sind, entgegensteht, lässt er sich auch nicht durch Reformen in eine menschenwürdige Gesellschaft verwandeln. Jede Reform, die die Lage der Arbeiterklasse ein wenig verbessert, muss gegen den Widerstand des Kapitals erkämpft werden. Wenn eine Reform die Profite des Kapitals einschränkt, wie es höhere Löhne, besser ausgebaute Sozialsysteme, ein kostenloses öffentliches Gesundheitssystem und Gesetze gegen die Luftverschmutzung oder gegen gesundheitsschädliche Produktionsbedingungen tun, wird das Kapital bei der erstbesten Gelegenheit versuchen, diese Errungenschaften wieder zurückzudrängen. Mehr noch, Lohnerhöhungen oder höhere Steuern können ab einem gewissen Punkt die Profitrate des Kapitals so weit nach unten drücken, dass die Kapitalisten nicht mehr investieren und damit die Entstehung der Krise, die sowieso unvermeidlich ist, noch beschleunigt wird. In der Krise werden dann aber viele Arbeiter ihren Arbeitsplatz verlieren, was die Organisationsmacht der Arbeiterklasse schwächt und es dem Kapital ermöglicht, Errungenschaften der Arbeiter wieder zurückzudrängen. Das zeigt, Reformen, die das Leben der Arbeiter verbessern, sind im Kapitalismus zwar möglich, aber sie haben keinen dauerhaften Charakter und können die grundlegenden Probleme nicht lösen. Auch die Vorstellung mancher eher linker Reformisten, dass der Kapitalismus zwar abgeschafft werden sollte, aber dass dieses Ziel auch schrittweise durch Reformen erreicht werden kann, ist ein sehr gefährlicher Irrtum. Der bürgerliche Staat ist die institutionalisierte, durch Gewalt abgesicherte Form der Herrschaft des Kapitals. Es ist deshalb nicht möglich, dass dieser Staat oder auch nur Teile davon durch die Arbeiterklasse übernommen werden. Eine kommunistische Partei, die das versucht, die also in eine Regierung im Rahmen des bürgerlichen Staates eintritt, wird faktisch nur den Kapitalismus mitverwalten. Sie muss die Wirtschaft, also die Akkumulation des Kapitals, am Laufen halten und kann dafür nur sehr begrenzt Zugeständnisse an die Arbeiterklasse durchsetzen. Sie wird außerdem, sobald sie wirklich die Interessen des Kapitals angreift, den erbitterten Widerstand der herrschenden Klasse hervorrufen. Denn die Regierung zu führen, ist keineswegs dasselbe wie die Macht in den Händen zu halten. Auch wenn eine kommunistische Partei das Land regiert, wird unter kapitalistischen Bedingungen die wahre Macht immer noch in den Händen der Bourgeoisie liegen, und sie wird auch im Staatsapparat immer noch starke Positionen haben. Zum Beispiel in der Armee, Polizei, den Geheimdiensten, den bürgerlichen Parteien, den Medien, den Gerichten und so weiter. Die es unmöglich machen, dass die Kräfte der Arbeiterklasse und des Volkes auf legalem Weg das Kapital entmachten und zurückdrängen. Denn die Gesetze, auch in den bürgerlichen Demokratien, sind Gesetze für das Kapital und dienen keineswegs der Abschaffung des Kapitalismus. 6.1.2 Die schädlichen Folgen des Reformismus. Indem eine reformistische Bewegung den Kampf für die sozialistische Revolution verwirft, verwirft sie faktisch auch den Kampf um den Sozialismus. Sie wird zu einer Kraft, die sich auf das Mitregieren im Kapitalismus einstellt und diesen nur noch verbessern will, statt ihn abzuschaffen. Eine Kraft, die den Kapitalismus verwalten will, muss sich jedoch in ihrer Politik an den Erfordernissen der Kapitalakkumulation orientieren. Sie kann auf Dauer keine Politik gegen das Kapital machen. Das schließt auch ein, kapitalfreundliche Gesetze auf Kosten der Arbeiterklasse zu verabschieden, die Arbeiter in Kriege gegen andere Völker zu führen und die revolutionäre Arbeiterbewegung mit aller Gewalt zu unterdrücken. Es ist die innere Logik des Reformismus, dass er sich von einer vermeintlich linken, fortschrittlichen Position zu einer systemstützenden und schließlich offen reaktionären Position entwickelt. Die Geschichte der SPD, die zuerst eine revolutionäre Arbeiterpartei war, dann in der Frage von Reform und Revolution immer unklarer wurde, 1914 dem Gemetzel des imperialistischen Ersten Weltkriegs zustimmte und zum Massaker an den Arbeitern anderer Länder aufrief, um 1918-19 zur Schlägerin der revolutionären Arbeiter in Deutschland zu werden. Die Geschichte der SPD, die zuerst eine revolutionäre Arbeiterpartei war, dann in der Frage von Reform und Revolution immer unklarer wurde, 1914 dem Gemetzel der imperialistischen Ersten Weltkriegs zustimmte und zum Massaker an den Arbeitern anderer Länder aufrief, um 1918, 1919 zur Schlechteren der revolutionären Arbeiter in Deutschland zu werden, ist eine einzige Illustration dieser logischen Entwicklung. Der Reformismus in seinen verschiedenen Formen beruht auf Illusionen. Er nährt unter den Arbeitern und kleinbürgerlichen Schichten die falsche Vorstellung, dass über Wahlen, über Gesetzesänderungen, über einen rein gewerkschaftlichen Kampf oder Demonstrationen und Proteste alleine, aber jedenfalls ohne die revolutionäre Machtübernahme der Arbeiterklasse und der Volksmassen, eine Lösung der Probleme möglich ist. Die Menschen, die dem ideologischen Einfluss des Reformismus unterliegen, werden immer wieder in politische Sackgassen geführt, in denen ihre Hoffnungen und Träume jedes Mal enttäuscht werden. Die Folge des Reformismus ist damit letztlich immer, dass Arbeiter sich vom Weg der Organisierung, des Klassenkampfes, des Glaubens an die Möglichkeit einer besseren Welt abwenden. Entweder werden sie mit begrenzten Zugeständnissen für den Kapitalismus gewonnen und in das System eingebunden. Oder sie erkennen, dass der Reformismus sie betrogen hat, woraufhin sie aber in der Regel nicht revolutionären Organisationen zuwenden, sondern verzweifelt resignieren, die unzubaren Zustände hinnehmen oder sich reaktionären, arbeiterfeindlichen Kräften zuwenden, die sie mit anderen Scheinlösungen locken, die aber letzten Endes immer auf Kosten der Arbeiter gehen. Weil der Reformismus diesen Effekt hat, die Arbeiterklasse zu desorganisieren, zu demoralisieren und vom Weg für ihre Befreiung abzuhalten, sind die Kommunisten unversöhnliche Feinde des Reformismus. Die Parteien und Organisationen, die die reformistischen Ideen verbreiten, müssen in der Arbeiterklasse isoliert werden. Ihr wahrer Charakter und ihre schädliche Rolle müssen gegenüber den Arbeitern aufgedeckt werden. Deshalb ist es in aller Regel falsch, wenn diese Kräfte als Bündnispartner der Kommunisten akzeptiert werden. Die irreführenden Appelle zur Einheit der Linken, die oft auch von ehrlichen Menschen zu hören sind, die sich für die Sache der Arbeiterklasse einsetzen wollen, entstehen auf Grundlage der falschen Vorstellung, dass Revolutionäre und Reformisten irgendwie auf derselben Seite stehen würden und man doch zumindest einen Teil des Weges gemeinsam zurücklegen könnte. Wir unterscheiden dabei jedoch zwischen den Anhängern und Mitgliedern der reformistischen Parteien, die natürlich nicht unsere Feinde sind, sondern mit denen wir im Gegenteil gemeinsam kämpfen wollen, und den Führungen dieser Parteien. Die Führungen der reformistischen Parteien vertreten nicht die Interessen der Arbeiterklasse, sondern versuchen, ihren Kampf und Protest in für das System harmlose Bahnen zu lenken. Sie tragen dazu bei, dass verschiedene Schichten der Klasse gegeneinander ausgespielt werden und stehen damit der Einheit der Arbeiterklasse entgegen. Der Kampf um die Aktionseinheit, auch mit sozialdemokratisch beeinflussten Arbeitern, ist also gleichzeitig immer ein Kampf darum, diese Arbeiter von ihren Führungen zu lösen und die reformistischen Führer als Gegner im Klassenkampf zu entlarven. 6.1.3 Kommunisten und der Kampf um Reform. Heißt das nun, dass Kommunisten den Kampf um Reform ablehnen würden? Dass sie sich grundsätzlich nicht an Parlamentswahlen beteiligen und auch nicht im Betrieb und der Gewerkschaft für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen kämpfen? Nein, ganz im Gegenteil. Der Kampf um Reform ist für Kommunisten notwendig, weil die Arbeiterklasse und andere unterdrückte Teile des Volkes, zum Beispiel Kleinbauern, kleine Selbstständige, erst durch den Kampf zusammengeschlossen werden, erst dadurch die notwendigen Kampferfahrungen zu sammeln, die Solidarität der ganzen Klasse erfahren und beginnen, sich als Klasse, als kollektive, gemeinsame Kraft zu erfahren, die die Welt auch wirklich verändern kann. Die Kommunisten lehnen den Kampf um Reform deshalb nicht nur nicht ab, sondern sie sind es, die am konsequentesten für jede noch so kleine Verbesserung im Sinne der Arbeiterklasse und breiten Volksmassen kämpfen. In jedem Lohnkampf, jedem Kampf um eine längere Pause bei der Arbeit oder Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit der Arbeiter, bei jeder Forderung nach besserem Mutterschutz, ausreichender Finanzierung der Krankenhäuser und Schulen oder mehr Mitbestimmung, müssen die Kommunisten sich an die Spitze stellen und konsequent die Interessen der Arbeiterklasse vertreten. Dabei gehen sie immer von den Interessen der Klasse als Ganze aus. Sie lehnen also Forderungen ab, die die Spaltung in der Arbeiterklasse hervorrufen und nur bestimmte Teile auf Kosten der anderen begünstigen. Sie lehnen zugleich auch Forderungen ab, die bei den Arbeitern zu Illusionen führen. Beispielsweise dürfen Forderungen, die innerhalb des Kapitalismus nicht umsetzbar sind und den Sozialismus erfordern, nicht so gestellt werden, dass die Arbeiter daraus falsche politische Schlussfolgerungen ziehen. Denn in diesem Fall führt der Reformkampf nicht zu einer positiven Entwicklung des Bewusstseins, sondern er blockiert gerade die Entstehung des revolutionären Klassenbewusstseins. Warum suchen wir also im Kampf um Reformen nicht das Bündnis mit reformistischen Kräften, die einige unserer Forderungen auch aufstellen? Das Problem dabei ist, dass die Reformisten damit ein ganz anderes Ziel verfolgen. Wenn sie überhaupt einen Kampf führen, anstatt wie so oft die Erfüllung ihrer Forderungen einfach dem Parlament oder den Verhandlungen der Gewerkschaftsführung mit dem Kapital zu überlassen, ist ihr Kampf von vornherein reformistisch begrenzt. Das Entscheidende des Kampfes ist nicht der Kampf selbst, sondern wie sehr er dazu beiträgt, dass die Arbeiterklasse sich dadurch organisiert und zusammenschließt und dabei ein Bewusstsein über ihre eigene Lage und die Notwendigkeit des Kampfes für die Revolution erlangt. Gerade diese Entwicklungen sabotieren und behindern die Reformisten aber, wo sie nur können. Sie wollen keine unabhängige Arbeiterbewegung, die in ihrem eigenen Interesse handelt, sondern eine Arbeiterbewegung, die dem Staat und den reformistischen Parteien untergeordnet ist, die sich mit Kompromisslösungen zufrieden gibt und Illusionen folgt. Und während sie an einem Punkt Forderungen aufstellt, die zur Verbesserung der Lage der Arbeiter führen würden, stimmen sie an vielen anderen Punkten politischen Entscheidungen zu, die der Arbeiterklasse schaden. Es bleibt deshalb dabei, dass die Kommunisten die reformistischen Kräfte bekämpfen und entlarven müssen. Eine ganz andere Frage ist jedoch, wie Kommunisten mit den Volksmassen umgehen, die den reformistischen Illusionen folgen und die sozialdemokratischen Parteien unterstützen. Diese Menschen sind natürlich keine Gegner, sondern ganz im Gegenteil die Ansprechpartner der kommunistischen Politik. Die Kommunisten streben die Einheit der Arbeiterklasse an. Dies bedeutet kein prinzipienloses Zusammengehen aller Parteien und Organisationen, in denen Arbeiter organisiert sind. Es bedeutet aber, dass im Kampf für ein besseres Leben möglichst alle Teile der Klasse, unabhängig von ihren politischen Neigungen und Zugehörigkeiten, Seite an Seite stehen müssen. Deshalb unterstützen wir einheitliche Gewerkschaften und Massenorganisationen, die nicht zur Spaltung der Arbeiterklasse, sondern zu ihrer Vereinigung über politische Grenzen, über Unterschiede bei Geschlecht und Herkunft, aber auch über Branchen und Betriebe hinweg beitragen. 6.2 Strategie und Taktik. Die Begriffe Strategie und Taktik spielen im Marxismus-Leninismus eine wichtige Rolle, kommen aber ursprünglich aus der Militärtheorie. Militärisch gesehen bezeichnet die Strategie den längerfristigen und grundsätzlichen Rahmen, den man einschlägt, um ein eher entferntes Ziel zu erreichen, also zum Beispiel einen Krieg zu gewinnen oder einen rivalisierenden Staat zu schwächen und international zu isolieren. Die Taktik bezeichnet dagegen einzelne militärische Operationen innerhalb dieses Rahmens. Der Klassenkampf zwischen Arbeiterklasse und Kapital lässt sich durchaus mit einem solchen Krieg vergleichen. Auch wenn er die meiste Zeit nicht durch Waffengewalt ausgetragen wird, hat er doch permanent einen gewaltsamen Charakter. Denn auch wenn die Arbeiterklasse keinen organisierten Widerstand leistet, geschweige denn einen zielgerichteten Kampf um die politische Macht führt, wird der Klassenkampf von der herrschenden Klasse trotzdem geführt. Jede Arbeiterfamilie, die gezwungen ist, in einer winzigen Wohnung zu leben, die sich selbst das Busticket nicht leisten kann, und von jährlichem Urlaub nicht mal zu träumen wagt, erfährt die Gewalt der herrschenden Klasse am eigenen Leib. Jeder Arbeiter, der seinen Job verliert, weil er einen Betriebsrat gegründet oder einen Streik organisiert hat, jeder Kommunist, der für seine Überzeugung ein Berufsverbot erhält, ist Opfer des Krieges der Bourgeoisie gegen die Arbeiterklasse. Letzten Endes hat die Bourgeoisie in der Geschichte vor keinem Massaker, keinem Verbrechen, keinem Völkermord zurückgeschreckt, um den Kampf der Arbeiterklasse zu unterdrücken. Um dem etwas entgegensetzen zu können, muss die Arbeiterklasse sich organisieren und, eben wie in einem Krieg, eine bewusste Strategie und Taktik verfolgen. Nur dann ist es überhaupt möglich, diesen Kampf zu gewinnen. Was bedeuten nun Strategie und Taktik bezogen auf den revolutionären Kampf? Die Strategie und Taktik der Kommunistischen Partei sind zusammengenommen der Handlungsplan für die Machteroberung durch die Arbeiterklasse. In den früheren marxistischen Schriften werden Strategie und Taktik noch nicht scharf unterschieden. So benutzte Lenin den Begriff der Taktik auch im Sinne der allgemeinen längerfristigen Linie der Partei. Zum Beispiel in Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der Demokratischen Revolution. Bei Stalin findet sich das erste Mal eine klare Unterscheidung zwischen beiden Begriffen. 6.2.1. Was bedeuten die Begriffe Strategie und Taktik? Stalin schreibt dazu, Zitat: Die Strategie ist die Festlegung der Richtung des Hauptschlags des Proletariats auf der Grundlage der gegebenen Etappe der Revolution. Die Ausarbeitung eines entsprechenden Plans für die Aufstellung der revolutionären Kräfte, der Haupt- und Nebenreserven, der Kampf für die Durchführung dieses Planes während des gesamten Verlaufs der gegebenen Etappe der Revolution. Zitat Ende. Stalin über die Grundlagen des Leninismus. Die Strategie legt also die allgemeine Richtung des Kampfes fest und betrifft die Bündnispolitik, Haupt- und Nebenreserven der Revolution. Wenn Stalin schreibt, dass die Strategie sich immer auf eine bestimmte Etappe der Revolution bezieht, so ist das im historischen Zusammenhang zu verstehen. In Russland führten die Bolschewiki von 1903 bis zum Februar 1917 zunächst einen Kampf um den Sturz des Zarismus und die Beseitigung der Überreste des Feudalismus, wobei die Arbeiterklasse auch hier schon die Hauptkraft der Revolution darstellte und mit der Bauernschaft verbündet war. Nach der bürgerlichen Februarrevolution 1917 war das Hauptziel des Kampfes dann der Sturz des Kapitalismus in Russland und das Ausscheiden aus dem imperialistischen Krieg. Die Hauptkraft war hier weiterhin die Arbeiterklasse, ihre engsten Verbündeten aber nicht mehr die Bauernschaft insgesamt, sondern nur noch die Masse der mittleren und armen Bauern, die ein Interesse an der sozialistischen Umgestaltung der Landwirtschaft hatten. Neben der Frage von Reform und Revolution ist also die zentrale Frage der Strategie die Einschätzung des Charakters der Revolution. Soll die Arbeiterklasse unmittelbar für den Kapitalismus, also für einen Staat der Arbeiterklasse und die Vergesellschaftung der Produktionsmittel kämpfen? Oder muss sie zuerst im Bündnis mit der Bourgeoisie oder Teilen davon für eine bürgerliche Umwälzung kämpfen und kapitalistische Verhältnisse durchsetzen, damit erst im Anschluss der Weg zum Sozialismus eingeschlagen werden kann? Heutzutage hat sich der Monopolkapitalismus weltweit durchgesetzt. In den meisten Ländern hat die Bourgeoisie eindeutig die politische Macht inne, selbst wenn es, vor allem auf dem Land, noch Überreste vorkapitalistischer Gesellschaftsstrukturen gibt, zum Beispiel das Kastensystem in Indien. Daher stellt sich in der Regel nicht mehr die Frage nach mehreren Etappen der Revolution, sondern die sozialistische Revolution steht als nächstes Ziel auf der Tagesordnung. Zitat: Die Taktik ist die Festlegung der Linie des Handelns des Proletariats für die verhältnismäßig kurze Periode der Flut oder Ebbe der Bewegung, des Aufstiegs oder Abstiegs der Revolution. Sie ist der Kampf für die Durchführung dieser Linie mittels Ersetzung der alten Kampf- und Organisationsform durch neue, der alten Losungen durch neue, mittels Kombinierung dieser Form und so weiter. Verfolgt die Strategie das Ziel, den Krieg, sagen wir, gegen den Zarismus oder gegen die Bourgeoisie zu gewinnen, den Kampf gegen den Zarismus oder gegen die Bourgeoisie zu Ende zu führen, so setzt sich die Taktik weniger wesentliche Ziele, denn sie zielt nicht darauf ab, den Krieg als Ganzes, sondern diese oder jene Schlacht, dieses oder jenes Gefecht zu gewinnen, diese oder jene Kampagne, diese oder jene Aktion erfolgreich durchzuführen, die der konkreten Lage in der Periode des gegebenen Aufstiegs oder Abstiegs der Revolution entsprechen. Die Taktik ist ein Teil der Strategie, der ihr untergeordnet ist und ihr dient. Die Taktik ändert sich, je nachdem, ob wir Flut oder Ebbe haben. Stalin über die Grundlagen des Leninismus. Aus dieser Erklärung geht hervor, dass die Taktik einen kurzfristigeren, weniger grundsätzlichen und daher auch flexibleren Charakter hat als die Strategie. Die Taktik kann sich in einem kurzen Zeitraum sehr stark ändern, je nachdem, wie sich das Kräfteverhältnis im Klassenkampf entwickelt. Eine offensive Taktik, die in einer Aufschwungsphase der Bewegung richtig ist und die Entwicklung der Arbeiterklasse zur bewussten revolutionären Kraft voranbringt, kann in einer Abschwungphase falsch sein, weil sie nicht am Bewusstsein der Klasse anknüpft und deshalb dazu führt, dass die Kommunisten sich von den Massen isolieren. Hier gibt es keine ewig gültigen Lehrbuchweisheiten, die man nur auswendig lernen und dann anwenden müsste. Die Kommunistische Partei hat die komplizierte Aufgabe, die konkrete Situation immer wieder aufs Neue wissenschaftlich zu analysieren und die Schritte herauszufinden, die in dieser Situation dem strategischen Ziel am besten dienen. Es genügt nicht, schreibt Lenin, Zitat, Revolutionär und Anhänger des Sozialismus oder Kommunist überhaupt zu sein. Man muss es verstehen, in jedem Augenblick jenes besondere Kettenglied zu finden, das mit aller Kraft angepackt werden muss, um die ganze Kette zu halten und den Übergang zum nächsten Kettenglied mit fester Hand vorzubereiten. Zitat Ende. Lenin, die nächste Aufgabe der Sowjetmacht. Dieser Aufgabe kann die Partei nur gerecht werden, wenn sie ständig die Gesamtheit der gesellschaftlichen Beziehungen, der Klassen und Schichten untereinander, ihres Bewusstseinsstandes, die internationale Situation und die Entwicklung der kapitalistischen Ökonomie ihres Landes analysiert und ihre Schlussfolgerungen daraus zieht. Auf der taktischen Ebene sind wichtige Ziele zum Beispiel, die Arbeiter durch eine bestimmte Parole aufzurütteln und zu mobilisieren, die Organisierung in einem Betrieb vorzubereiten oder die schmutzige Rolle einer bestimmten bürgerlichen Partei gezielt zu entlarven. Dass taktische Ziele flexibler und kurzfristiger ausgewählt werden, heißt aber keineswegs, dass sie beliebig sind. Denn die Taktik ist nicht unabhängig von der Strategie, sondern ein Teil von ihr und ihr untergeordnet. Ob eine taktische Maßnahme revolutionär ist oder nicht, hängt allein davon ab, ob sie letzten Endes dem strategischen Ziel dient oder nicht. Dabei wird keine Form des Kampfes grundsätzlich ausgeschlossen, aber auch keine verabsolutiert. Daher muss die Kommunistische Partei bereit sein, alle Kampfmethoden anzuwenden, unabhängig davon, ob sie nach dem Rechtssystem der kapitalistischen Gesellschaft legal sind oder nicht. Die Strategie ist also das grundlegendere Element für die Politik der Kommunistischen Partei und wird daher für einen längeren Zeitraum im Programm der Partei festgelegt. Eine Richtungsänderung der Strategie kann nur vorgenommen werden, wenn sich begründen lässt, dass die bisherige Strategie falsch war oder wenn die gesellschaftlichen Umstände sich so grundsätzlich geändert haben, dass von einer ganz neuen Etappe des revolutionären Kampfes die Rede sein kann. Die Strategie ist also vom grundlegenden Charakter der Epoche bestimmt. Diese Epoche ist seit dem Ende des 19. Jahrhunderts die des Imperialismus, die Vorherrschaft des Monopolkapitals. Der nächste Entwicklungsschritt vom Monopolkapital aus ist aber der Sozialismus. Das bedeutet, dass es keine Zwischenstufe zwischen Monopolkapitalismus und Sozialismus gibt oder geben kann. Zwar wird nach der Revolution der Sozialismus natürlich nicht an einem Tag aufgebaut, sondern erfordert einen langen und komplizierten Aufbauprozess. In diesem Prozess gibt es auch verschiedene Entwicklungsetappen und Phasen. Es geht aber von vornherein, vom Beginn der revolutionären Machtübernahme an, um den Aufbau der Arbeitermacht und den schrittweisen Übergang zur Vergesellschaftung der Produktionsmittel. Es gibt also keine Zwischenphase, die zwischen der Herrschaft der Bourgeoisie und der Herrschaft der Arbeiterklasse liegen würde. Auch zu Lenins Zeiten gab es reformistische Positionen, die die Revolution durch allmähliche Übergangsstufen ersetzen wollten. Lenin betont, das Zitat, die Übergangsstufen zwischen dem Staat als Herrschaftsorgan der Kapitalistenklasse und dem Staat als Herrschaftsorgan des Proletariats eben die Revolution ist, die im Sturz der Bourgeoisie und im Zerbrechen, im Zerschlagen der Staatsmaschinerie der Bourgeoisie besteht. Zitat Ende, Lenin, die proletarische Revolution und der Renegant Kautsky. 6.2.2 Revolutionäre Strategie und nationale Besonderheiten. Im Laufe der Geschichte wurde innerhalb der kommunistischen Bewegung oft die Position vertreten, dass die Strategie in einem gegebenen Land vor allem auf Grundlage der jeweiligen nationalen Besonderheiten bestimmt werden müsste. Das würde bedeuten, dass eine Strategie, die sich in einem Land als richtig erwiesen hat, für ein anderes Land möglicherweise keinerlei Bedeutung hat. Dieses Argument wurde zum Beispiel von Kräften vorgebracht, denen es darum ging, die Erfahrung der Oktoberrevolution für eine historische Besonderheit zu erklären und für die Länder Westeuropas einen grundsätzlich anderen, reformistischen Weg zum Sozialismus einzuschlagen. Bereits Lenin erteilte solchen Vorstellungen eine Absage. Zitat: Wir wissen, welche Klasse im Mittelpunkt dieser oder jener Epoche steht und ihren wesentlichen Inhalt, die Hauptrichtung ihrer Entwicklung, die wichtigsten Besonderheit der geschichtlichen Situation in der jeweiligen Epoche und so weiter bestimmt. Nur auf dieser Grundlage, das heißt, wenn wir in erster Linie die grundlegenden Unterscheidungsmerkmale verschiedener Epochen, nicht aber einzelner Episoden in der Geschichte einzelner Länder in Betracht ziehen, können wir unsere Taktik richtig aufbauen. Es wurde bereits erwähnt, dass Lenin, wenn er von Taktik spricht, oft das meint, was wir heute Strategie nennen, Anmerkung der K.O. Und nur die Kenntnis der Grundzüge einer bestimmten Epoche kann als Basis für die Beurteilung der mehr ins Einzelne gehende Besonderheiten dieses oder jenes Landes dienen. Zitat Ende, Lenin unter fremder Flagge. Warum ist das so? Spielen nationale Besonderheiten denn keine Rolle für die Politik der Kommunisten? Spielen die Kräfteverhältnisse zwischen den Klassen keine Rolle? Doch, natürlich, das tun sie. Der Entwicklungsgrad des Kapitalismus in einem Land, die Größe der Arbeiterklasse und anderer Klassen, zum Beispiel der Kleinbauern, Fragen der nationalen und Volkskultur, ethnischer und sprachlicher Minderheiten und so weiter und so fort, all das muss in der Taktik der Kommunisten berücksichtigt werden. Auch die Kräfteverhältnisse, also der Bewusstseinsstand der Arbeiterklasse, der Grad ihrer Organisation und so weiter, spielen eine Rolle für die kommunistische Politik. Doch die Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft wird durch ihre grundlegenden Widersprüche und Entwicklungsgesetze bestimmt. Der Grundwiderspruch des Kapitalismus, der in der imperialistischen Epoche noch verschärft zutage tritt, ist der zwischen gesellschaftlicher Produktion und privater Aneignung. Träger der gesellschaftlichen Produktion ist im Kapitalismus die Arbeiterklasse, weil sie in einem gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang produziert. Doch eignet sich eben nicht die Gesellschaft den produzierten Reichtum an, sondern eine Klasse von Privateigentümern, die Bourgeoisie. Dieser Widerspruch, die Ausbeutung der Arbeitskraft, ist die Grundlage all der anderen Widersprüche, Gegensätze und Konflikte in der kapitalistischen Gesellschaft. Er muss darum auch der Ausgangspunkt der revolutionären Strategie sein, denn die Auflösung dieses grundlegenden Widerspruchs ist nichts anderes als der revolutionäre Übergang zur vergesellschafteten sozialistischen Produktionsweise. In Ländern, in denen die kapitalistische Produktionsweise die vorherrschende ist, was bedeutet, Länder, in denen das Monopolkapital die treibende Kraft der Entwicklung ist, gibt es darum keine andere Auflösung des grundlegenden Widerspruchs als die sozialistische Revolution der Arbeiterklasse. Auch ein vergleichsweise rückständiges Niveau der kapitalistischen Entwicklung in einem Land bedeutet nicht, dass der Sozialismus dort vorerst unmöglich ist. Denn die Entwicklung der Produktivkräfte kann man nicht unabhängig von den Produktionsverhältnissen betrachten. Unter sozialistischen Produktionsverhältnissen, die im Vergleich zum Kapitalismus eine höhere Stufe der Gesellschaft darstellen, wird eine beschleunigte Entwicklung der Produktivkräfte möglich, sodass die volle Entwicklung der materiellen Entwicklung für den Sozialismus zum Teil auch unter sozialistischen Bedingungen noch nachgeholt werden kann. Das zeigt auch zum Beispiel die Geschichte der Sowjetunion. Während zum Beispiel die reformistischen Menschewiki argumentierten, dass aufgrund des niedrigen wirtschaftlichen Entwicklungsstandes Russland der Sozialismus noch gar nicht möglich sei, bewies der sozialistische Aufbau in den 1930er Jahren, dass es unter den Bedingungen der sozialistischen Planwirtschaft möglich war, die Entwicklung der Produktivkräfte zu beschleunigen und die materiellen Voraussetzungen für den Sozialismus zu schaffen. 6.2.3 Das revolutionäre Subjekt im Kapitalismus. Im Kapitalismus ist die Arbeiterklasse das revolutionäre Subjekt. Revolutionäres Subjekt bedeutet, dass die Arbeiterklasse in der kapitalistischen Gesellschaft die Klasse ist, die aufgrund ihrer Lage im Produktionsprozess und in der Gesellschaft das konsequente Interesse und die Fähigkeit hat, das Kapital zu stürzen und das Privateigentum an Produktionsmitteln abzuschaffen. Zwar stehen auch Bauern oder kleine Ladenbesitzer in einem Gegensatz zur Bourgeoisie, werden von ihr unter Druck gesetzt und ins Proletariat hinabgestoßen, aber sie ringen gleichzeitig um die Erhaltung ihres kleinen Privateigentums, weshalb es immer Faktoren geben wird, die sie davon abhalten, konsequent die sozialistische Revolution zu unterstützen. Sie sind auch anders als die Arbeiterklasse nicht in den Betrieben konzentriert und arbeiten nicht wie die Arbeiterklasse kollektiv. Dem Kleinbürgertum fehlt damit auch die ökonomische Grundlage dafür, sich derselben Klasse mit gemeinsamen Interessen zugehörig zu fühlen. Diese Schichten sind also im Gegenteil zur Arbeiterklasse grundsätzlich schwankende Schichten, die für das Bündnis mit der Arbeiterklasse gewonnen werden können, aber auch offen für eine Vereinnahmung durch die Bourgeoisie sind. Damit unterscheiden sie sich von der Arbeiterklasse, aber auch von der Bourgeoisie, denn die Klasse der Kapitalisten basiert ihre gesamte Existenz auf der Ausbeutung der Arbeiterklasse. Zwar gibt es auch Konflikte innerhalb der Bourgeoisie, die für die Arbeiterklasse und die Kommunisten keineswegs irrelevant sind, denn aus ihnen entstehen ständige politische Konflikte innerhalb der Bourgeoisie und zwischen den kapitalistischen Staaten bis hin zu imperialistischen Kriegen. Diese beeinflussen die Bedingungen, unter denen der Klassenkampf stattfindet. Sie behindern die Einheit der Kapitalisten, stören die Effektivität ihrer Herrschaftsausübung und können im Kriegsfall sogar zum Zusammenbruch des kapitalistischen Herrschaftsapparats führen. All das muss die Kommunistische Partei aufmerksam analysieren und, wo sich die Möglichkeit ergibt, auch entschlossen ausnutzen, um die revolutionäre Sache voranzubringen. Dennoch ergibt sich aus diesen Konflikten nicht, dass ein Bündnis mit Teilen der Bourgeoisie möglich wäre. Denn die Interessensgegensätze in der Bourgeoisie betreffen die Verteilung des Profits, den die Kapitalisten sich durch das Auspressen der Arbeiter aneignen. Gegenüber der Arbeiterklasse sind die Kapitalisten sich trotz all ihrer Widersprüche einig, dass die Kapitalherrschaft erhalten bleiben muss und möglichst günstige Bedingungen der Ausbeutung hergestellt werden sollten. Sie sind sich deshalb einig darin, eine Organisierung der Arbeiterklasse, die dem Kapital einen Teil des Profits streitig machen könnte, zu verhindern. 6.2.4 Die Bündnispolitik der Kommunisten. Gleiches gilt auch für die bürgerlichen Parteien. Auch diese unterscheiden sich nach ihren politischen Programmen. Sie entwickeln damit einerseits verschiedene politische Optionen für die herrschende Klasse, vertreten andererseits aber oft auch zu einem gewissen Grad die unterschiedlichen Fraktionen des Kapitals. Aber auch sie stehen alle für den Schutz der kapitalistischen Ordnung gegen die Arbeiterklasse und die Verwaltung der kapitalistischen Profitwirtschaft. Bürgerliche Parteien, und dazu muss auch die reformistische Sozialdemokratie in ihren verschiedenen Formen gezählt werden, sind deshalb für kommunistische Parteien genauso wenig ein Bündnispartner, wie es die Bourgeoisie selbst ist. Denn die Zusammenarbeit mit bürgerlichen Parteien ist letzten Endes nichts anderes als die Zusammenarbeit mit der Bourgeoisie, mit dem Imperialismus, auch wenn sie von ehrlichen Kommunisten mit dem Ziel des Sozialismus geführt wird. Das Bündnis mit bürgerlichen Kräften ist ein Bündnis, das von den Führungen der verschiedenen Organisationen und Parteien untereinander ausgehandelt wird, also ein Bündnis von oben. Seinem Charakter nach unterscheidet es sich grundlegend von der Art Bündnisse, die Kommunisten anstreben sollten, nämlich Bündnisse von unten. Bündnisse der Volksmassen selbst, der verschiedenen Schichten der Arbeiterklasse miteinander und mit anderen Schichten wie dem städtischen Kleinbürgertum, der Bauernschaft, der Intelligenz. Das Klassenbündnis von unten entsteht durch die Zusammenführung der verschiedenen Kämpfe des Volkes für bessere Lebensbedingungen, indem diese durch den Kontakt zwischen den kämpfenden Individuen verwachsen und unter dasselbe strategische Ziel gestellt werden. Bündnisse von oben, also Parteien- und Organisationsbündnisse, laufen hingegen in der Regel einer Selbstorganisierung der Arbeiterklasse, ihrer Eigenaktivität zuwider. Sie hemmen die Entwicklung des Klassenbewusstseins allein schon dadurch, dass sie zwangsläufig die Illusion erzeugen, die Kommunisten hätten mit den bürgerlichen Kräften wie der Sozialdemokratie eine gemeinsame Grundlage oder sie würden nur unterschiedliche Varianten derselben Richtung, linke Parteien, demokratisch, fortschrittliche Kräfte und so weiter darstellen. In Wirklichkeit ist aber das Gegenteil der Fall. Alle Parteien, die objektiv oder auch wissentlich für die Erhaltung des Kapitalismus stehen, sind dem Programm der Kommunisten grundlegend entgegengesetzt. Sie kämpfen letztlich für das genaue Gegenteil, gegen die unabhängige Selbstorganisierung der Arbeiterklasse, gegen ihre Befreiung vom Joch der Ausbeutung. Dass die Arbeiterklasse zu dieser Erkenntnis kommt, ist für den Erfolg des Klassenkampfes entscheidend. Dem muss auch die Bündnispolitik der kommunistischen Partei dienen, weshalb diese sich nicht mit den Parteien der Bourgeoisie gemein machen kann. 6.2.5 Die Bestandteile der revolutionären Strategie. Der Inhalt der revolutionären Strategie ist also im Wesentlichen der Plan, nach dem die Kommunistische Partei daran arbeitet, dass die Arbeiterklasse ihrer Rolle als revolutionäres Subjekt erfüllen kann. Dazu gehört erstens die Frage nach dem Ziel des Kampfes, also dem Charakter der Revolution. Zweitens, und damit zusammenhängt, ist das die Frage, wie die Arbeiterklasse sich für den Klassenkampf und letzten Endes die Revolution organisieren muss. Wie die größtmöglichen Teile der Klasse in den Kampf hineingezogen und in ihm vereint werden können, um so weitgehend wie möglich zu einem Bewusstsein über ihre Lage und über die Möglichkeit ihres Sieges zu gelangen. Denn die Arbeiterklasse ist zwar als Klasse das revolutionäre Subjekt, aber das heißt nicht, dass sie ohne weiteres, also von sich aus, bereits als Klasse auf der politischen Bühne agiert. Einheitlich und für ein klares Ziel handeln kann sie nur, wenn sie organisiert ist und nur durch ihre Organisationen, klassenkämpferische Gewerkschaften, Massenorganisationen in den Arbeitervierteln, Massenorganisationen der Schüler, der Studenten, der Frauen und so weiter. Aber auch durch organisierte politische Bewegungen wie beispielsweise den antifaschistischen Massenselbstschutz oder eine antiimperialistische Friedensbewegung. Und schließlich natürlich durch die Kommunistische Partei als den konsequentesten Teil der Arbeiterklasse. Drittens, schließlich auch die Frage nach den Nebenreserven der Revolution, also den Bündnispartnern der Arbeiterklasse in diesem Kampf. Wie, unter welchen Bedingungen und in welchem Maße können die verschiedenen Schichten der Volksmassen, selbst wenn sie nicht direkt zur Arbeiterklasse gehören, für diesen Kampf gewonnen werden? Die Beantwortung dieser Fragen kann nicht einfach in die Zukunft geschoben werden. Es ist nicht möglich, zuerst einmal den Klassenkampf zu führen, bevor man sich mit den Grundsatzfragen der Strategie beschäftigt. Denn die Formen, Forderungen, Schwerpunkte des Kampfes hängen ja gerade wesentlich davon ab, welches revolutionäre Ziel sich die Arbeiterklasse und besonders ihr bewusstester Teil, die Kommunistische Partei, setzt.